إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما. Wir fangen an mit dem dritten Juz. Und bevor wir das machen, gehen wir vielleicht nochmal durch ein paar Dinge, die vor allem immer wieder erwähnt wurden in dem, was wir bis jetzt schon zusammen gelesen haben. Ja, in dieser ganzen Zeit, wo wir zusammen diese Lerntätigkeit nachgehen, dann sollte immer das Ziel vor unseren Augen sein, etwas zu erwerben. Nämlich was? Das Ziel vor unseren Augen sollte immer sein, dass wir Taqwa erwerben werden, Muttaqin-Leute werden. Ein solches Leben führen, das bewusst Allah sucht, die Zufriedenheit von Allah sucht und das die ganze Zeit. Jeder Schritt wird vorsichtig gesetzt. Ja, gerade in den ersten zwei Juz wird das Wort Taqwa, Muttaqin, die Gottesfürchtigen, wird immer und immer wieder erwähnt. Und Taqwa ist etwas, was im Herzen ist. Ja, wie ist das, wenn wir Freude im Herzen haben, zum Beispiel? Wie ist das, wenn man wirklich, wirklich sich freut über etwas, das Herz überschwänglich schon sich glücklich fühlt? Wie ist das dann? Es zeigt sich auch im Benehmen, im Gehen, im Stehen. Das Gesicht strahlt. Es äußert sich auch nach außen, was sich im Herzen befindet. Genauso Trauer, genauso Zorn, genauso jeder andere Gefühl. Genauso muss auch die Gottesfurcht sich nach außen hin zeigen, in der Art und Weise, wie man handelt, wie man redet, wie man spricht, wie man sich benimmt und in allen Äußerlichkeiten, die da vorhanden sind. Was neben Taqwa noch oft erwähnt wurde, bis jetzt, und wir werden weiter auch sehen, dass es immer wieder erwähnt werden wird, ist Sabr. Das geduldige Ausharren, standhaft bleiben, die Geduld. Ja, und das ist auch sehr, sehr wichtig für das Wohlergehen, den Erfolg im Diesseits und im Jenseits. Bani Israel wurde befohlen, wasta'inu bis sabri was salah, und sucht Hilfe im geduldigen Ausharren und im Gebet, in Ayah 45 in Surat al-Baqarah. Und den Gläubigen, den Folgern von der Umma von Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, wird es genauso befohlen, wasta'inu bis sabri was salah, in Ayah 153. Das heißt, das ist etwas, was die Gläubigen durchweg, durch alle Generationen, durch die gesamte Geschichte hindurch, zu tun haben, wenn sie denn Erfolg bei Allah erwerben möchten. Und dann heißt es auch im Koran genauso, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, und gebe frohe Botschaft, wem? Den geduldig Ausharrenden. Die nämlich wie sind? Die, wenn sie ein Unglück oder ein Schicksalsschlag trifft, dann sprechen sie wahrlich, wir sind ja Allahs und zu ihm kehren wir ja auch zurück. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Ja, also das heißt Rechtleitung, die Hilfe Allahs, Erfolg, Wohlergehen. Wo ist das alles zu suchen? Womit kriegt man das alles? Im Sabr, Geduld, Ausharren, standhaft bleiben. Und wenn wir genau betrachten, das alles jetzt nochmal ein bisschen Rückblick, ja? Wenn wir es genau betrachten, dann ist das Fasten, der Monat Ramadan, das Fasten, ist ja eigentlich eine Auslebung von genau diesem geduldigen Ausharren. Das Wort Saum, Fasten, bedeutet sogar wörtlich, das sich enthalten, das sich zurückhalten. Und ohne Sabr, ohne Geduld und Ausharren, diese Fähigkeit mal was auszuhalten, wird es schwer, überhaupt irgendeinen Befehl Allahs auszuführen. Ja, angefangen beim Gebet, gegen die Einflüsterungen Shaitans kämpfen, Belästigungen aushalten, sich trotzdem gut benehmen und standhaft bleiben in Benehmen, standhaft bleiben auf den Verpflichtungen, die Allah einem aufertragen hat. Ja, das Leben ist in Gefahr, dein Besitz in Gefahr. Was wird überall von uns verlangt? Das geduldige Ausharren. Sonst wie will man sich vor negativen Gedanken, negativen Handlungsweisen zurückhalten, wenn kein Sabr vorhanden ist? Deswegen, in jeder Lage auf die Grenzen Allahs zurückhalten, das ist genau das, was wir erzielen möchten, Taqwa. Und egal wie viel wir lernen, wie sehr wir in Einzelheiten gehen oder etwas schnell durchlesen, letztendlich soll es dazu führen, dass wir Muttaqin, Sabirin, Menschen werden, die diese Eigenschaften in sich tragen. Ibn Abbas radiallahu an, das war der Cousin des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, einiges jünger als er, war noch ein Kind, als der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, Gesandter wurde. Und er saß einmal hinter dem Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, auf einem Reittier, auf einem Kamel, soweit ich mich erinnern kann. Und der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, gab ihm in einer längeren Aussage Ratschläge. Und unter anderem sagte er ihm dies, das wisse, also der Gesandte sagte zu dem Kind Ibn Abbas, radiallahu an, und wisse, dass wahrlich in der Geduld, in der Geduld bei dem, was du verabscheust, ist ein großes Gut. und wisse, dass wahrlich die Hilfe und der Sieg ist mit der Geduld. Und wisse, dass wahrlich die Erlösung und Erleichterung ist in der Sorge und im Kummer. Also wenn die Kummer und Sorge gibt Allah auch, aber Allah kann auch Erleichterung geben. Und wisse, dass mit der Härte auch die Erleichterung ist. Ja, also was für ein großes Gut, dass Allah ist mit dir, er gibt dir frohe Botschaft. Es wird auch an anderen Stellen im Koran maßlose Belohnung versprochen für den, der die Geduld hat, der aushalten kann. Ja, und das heißt also für uns, kurze Rede, wenn etwas passiert, was uns nicht gefällt, stopp. Zurückhalten. Ja, das ist so wie etwas Bitteres im Mund. Ja, man, oder jemand, eine bittere Pille, man zwingt sich, sie runterzuschlucken. Ja, genauso auch mit dem Sabr, man zwingt sich, dass diese Wut vielleicht oder Zorn oder unziemliche Rede, man zwingt sich, die nicht rauszulassen, man hält sie zurück. Und genau das ist unter anderem geduldiges Ausharren. Dann Ruhe bewahren, überlegen und dann handeln. Ja, und das ist der Erfolg. Und dieser Erfolg, den muss man keinen erklären. Das ist wahrlich das Benehmen des erfolgreichen Menschen im Dies und auch im Jenseits. Und dann kommt auch sicherlich die Hilfe von Allah. Gut, dann kommen wir zum Koran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Dies sind die Gesandten. Einige von ihnen haben wir vor anderen bevorzugt. Unter ihnen gibt es manche, zu denen Allah gesprochen hat. Und einige, die er um Rangstufen erhöht hat. Und Isa, den Sohn Mariams, gaben wir die klaren Beweise und stärkten ihn mit dem Heiligen Geist. Wenn Allah gewollt hätte, hätten diejenigen nach ihnen nicht miteinander gekämpft, nachdem die klaren Beweise zu ihnen gekommen waren. Aber sie waren uneinig. Unter ihnen gab es manche, die glaubten, und andere, die ungläubig waren. Und wenn Allah gewollt hätte, hätten sie nicht miteinander gekämpft, doch Allah tut, was er will. Also erstmal sind die Gesandten von der gesamten Menschheit auserwählt. Dann unter den Gesandten, berichtet Allah hier, sind wieder einige über die anderen auserwählt. Ja, und das ist ein ganz wichtiges Prinzip in der gesamten Schöpfung, das es zu verstehen gilt. Die Schöpfung ist nicht gleich. Die Berge sind nicht einander ähnlich, nicht einander gleich. Der eine hat eine andere Farbe, der andere wieder eine andere Farbe. Die Farben, die Früchte, die verschiedenen Schöpfungen, die Allah geschaffen hat, alle haben unterschiedliche Gaben von Allah bekommen. Genauso ist es auch in den Menschen. Die Talente, die Gaben, die Vorzüge sind sehr, sehr verschieden. Und Allah hat diese Unterschiede gelegt. Wenn jemandem jetzt von Allah Größe gegeben wurde, dann ist unsere Aufgabe, das zu akzeptieren. Wer diese Größe von Allah hat, ja, in Größe im Sinne von irgendeine Gabe, ein Talent, einen Vorzug über andere, etwas, was er kann und andere nicht können, etwas, was er hat und andere nicht haben, das kann irgendetwas sein. Ja, für den, der das nicht hat, akzeptieren. Für den, der es hat, er soll das nicht nutzen, um vor Allah und vor den Menschen hochmütig zu werden. Ja? Und so waren, hochmütig zu werden, auch er soll es nicht nehmen, als einen Grund zu prahlen. Er soll nicht mit anderen streiten oder auf sie herabschauen. Nicht dafür gibt Allah jemanden oder etwas Größe. Und so, dieser Fehler ist früheren Völkern passiert, dass sie mit der Größe ihres Gesandten anfingen zu prahlen. Nein, Allah gibt nicht dafür jemanden eine Gnade. Eine Gnade wird weswegen gegeben? Was soll sie hervorrufen? Dankbarkeit, Shukr. Sie soll nicht Hochmut, sondern Dankbarkeit erzeugen. Und die früheren also, hier werden wir informiert, dass alle klaren Beweise waren da, doch trotzdem waren sie uneinig und stritten miteinander. Ja, und wann ist das so, dass Beweise zwar da sind, aber trotzdem streitet man miteinander? Das ist dann so, wenn jemand die Einstellung hat, ana khayru minh. Ja, das ist dieser Satz, den Shaitan damals gesagt hat, als er sich vor Adam a.s. Verbeugen sollte. Er sagte, ich bin besser als er. Warum soll ich auf ihn hören? Warum soll ich mich vor ihn erniedrigen? Warum soll ich anerkennen, dass ihm etwas gegeben wurde, was mich dazu bringen soll, mich vor ihm zu verbeugen? Nein, ich bin besser als er. Und so eine Einstellung lässt dich nicht einig werden mit jemand anderem. Ja, und weil du so denkst, dann zwingst du auch andere, dass sie so denken. Und deswegen will man sie mit dem Streit und mit dem Streitargument manchmal auch überzeugen. Nein, alle haben eine Qibla, alle haben eine Gebetsrichtung, Allah ist der Größte, egal wie viel Größe und Vorzug jemandem gegeben wurde, letztendlich wenden wir alle uns Allahs Größe zu. Und seine Aufteilung ist es, die akzeptiert werden muss. Und wir sollen als Geschwister zusammenleben. O, die ihr glaubt, gebt aus von dem, womit wir euch versorgt haben, bevor ein Tag kommt, an dem es keinen Verkauf, keine Freundschaft und keine Fürsprache gibt. die Ungläubigen sind die Ungerechten. Ja, hier wird der Tag der Auferstehung angedeutet, wo keinerlei weltliche Güter, Beziehungen, Fürsprecher, die man sich vielleicht hier in der Diesseits, denen man sich, derer man sich hier sicher war, wo all dies nichts nützen wird. Und wir haben ja auch Gut, also Besitz. Ja, und Allah fordert uns aus, gebt das aus, bevor ein Tag kommt, bevor genau dieser Besitz euch nichts mehr nützen wird. Und die jetzt zurückhalten, die nützen sich nur nicht damit, sondern, also sie verschwenden es nicht nur, sondern Allah sagt, sie tun sogar ein Unrecht damit. Allah, es gibt keinen Gott außer ihm, dem Lebendigen und Beständigen. Ihn überkommt weder Schlummer noch Schlaf. Ihm gehört alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Wer ist es denn, der bei ihm Fürsprache einlegen könnte, außer mit seiner Erlaubnis? Er weiß, was vor ihnen und was hinter ihnen liegt, sie aber umfassen nichts von seinem Wissen, außer was er will. Sein Thronschemel umfasst die Himmel und die Erde, und ihre Behütung beschwert ihn nicht. Er ist der Erhabene und Allgewaltige. Die Ayatul Kursi, der Thronvers, den wir gerade verlesen haben, Allahu la ilaha illa hu, al-hayyul qayyum, la ta'khudhu sinatun wala nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. وسع قرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ja, diese Ayatul Kursi ist wie eine Vorstellung, eine Beschreibung von Allah. Und wer kann besser beschreiben als er selbst? Und er beschreibt sich mit all den Eigenschaften, die nur Allah alleine zustehen, die nur er alleine hat, das ewig Leben, dass er alles imstande hält, dass er alleine beständig ist, er braucht keinen Schlummer und er hat auch keinen Schlummer, er hat nie irgendein Bedürfnis nach irgendetwas, und das sind alles absolute Gegensätze zu dem, wie wir erschaffen sind, und trotzdem wenden wir uns von Allah ab. Ja, der Mensch ist der Beste der gesamten Schöpfung, aber trotzdem, er besitzt nicht viel, er braucht Schlaf. Er weiß nicht viel, außer ein wenig. Und selbst das vergessen wir oder ist manchmal aus unsicheren Quellen. Aber Allahs Wissen, ja, wie Khidr, das werden wir in Surat al-Kahf noch lesen, wie Khidr beschrieben hat in einem Hadith, dass das der Vergleich von dem Wissen Allahs, unserem Wissen gegenüber, ist wie das, der Ozean zu dem Tropfen im Schnabel eines kleinen Vögelchen. Ja? Und diese Kursi, dieser Thronschemel, Schemel ist das, worauf man die Füße ruht, ja? Das heißt, der Thron von Allah ist noch darüber. Und das alles soll uns die Herrlichkeit und die Größe von Allah, ohne dass wir das genau beschreiben können, wir müssen es so akzeptieren, wie Allah es beschreibt, das zeigt uns einfach die Herrlichkeit und die Größe von Allah und dass er alleine alles bewahrt. Über Ayatul Kursi, das Zitieren dieses Verses, gibt es viele, viele Nutzen, die beschrieben werden. Das werden wir in unseren Dua, die wir gemeinsam lernen, da wird das auch noch erklärt werden, wie zum Beispiel, jetzt nur ein paar Nutzen davon, dass wer das vor dem Schlafengehen rezitiert, Allah schickt Wächter von sich zu diesem Mensch und Shaitan kann sich nicht ihm nähern, ist ein Schutz vor Magie. Es ist auch es wird überliefert, dass wer das nach dem Pflichtgebet liest, das wird ihn ins Paradies bringen. Ja, also so oder so, diesen Vers viel zu lesen, natürlich auch besonders auf die Bedeutung zu achten, ist gewiss etwas sehr Vorzügliches. Es gibt keinen Zwang im Glauben. Der Weg der Besonnenheit ist nunmehr klar unterschieden von dem der Verirrung. Wer also falsche Götter verleugnet, jedoch an Allah glaubt, der hält sich an der festesten Handhabe, bei der es kein Zerreißen gibt. Und Allah ist allhörend und allwissend. Ja, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. Es gibt kein Zerreißen an dieser festen Handhabe. Ja, also der Glaube ist klar. Wer an Allah glaubt, dann wegen Allahs Größe. Darin ist kein Zwang. Und wenn der Mensch diese Handhabe, damit wir das nochmal verstehen, wenn der Mensch in Gefahr ist, dann versucht er immer, sich irgendwo zu stützen. Und er stützt sich bei den verschiedensten Dingen. Ja, und natürlich ist es uns erlaubt, die Mittel zu nutzen, aber wir dürfen niemals vergessen, dass die eigentliche Hilfe, die eigentliche Stütze ist immer und einzig Allah. Ja, und wer das festhält, Allah verspricht ihm, für diesen Halt gibt es kein Brechen. Alle anderen Stützen, auf die wir uns vielleicht verlassen, sind ja zerreißbar, sind bröckelig. Aber diese Stütze, nämlich die von Allah, die ist unzerbrechlich. Allah ist der Schutzherr derjenigen, die glauben. Er bringt sie aus den Finsternissen heraus ins Licht. Diejenigen aber, die ungläubig sind, deren Schutzherren sind die falschen Götter. Sie bringen sie aus dem Licht hinaus in die Finsternisse. Das sind Insassen des Höllenfeuers. Ewig werden sie darin bleiben. Ja, also, was passiert normalerweise? Der Mensch ist in Drangsal, er ruft Allah an, ist aber ungeduldig, will sofort eine Antwort und die Einflüsterungen Shaitans kommen, vom Satan, und der Mensch in seiner Eilfertigkeit sucht sich schnell woanders um, sucht woanders Hilfe und ruft sogar Dinge oder Wesen an, die ihn vielleicht gar nicht hören können. Ja, wie Gräber oder Götzenbildnisse etc. etc. und macht sich so der größten aller Sünden schuldig, der Mehrgötterei, der Schirk. Und um das genau zu verdeutlichen, werden uns jetzt im Folgenden drei Gleichnisse von Allah dargelegt werden, dass, wenn der Mensch Allah alleine als Halt nimmt, wie dann die Hilfe von Allah auf ihn herabkommt. Siehst du nicht jenen, der mit Ibrahim über seinen Herrn stritt, weil Allah ihm die Herrschaft gegeben hatte? Das war der König Nimrod, sagt man in Tafsir, und er war ein mächtiger König und er ließ Ibrahim kommen, der ja von einem Gott sprach, und stritt mit ihm darüber, weil er sich selber als Gott, er hat sich selber als Gott anbeten lassen und wollte das vor Ibrahim hier nochmal darlegen. Und streiten. Ibrahim sagte, mein Herr ist derjenige, der lebendig macht und sterben lässt. Er, also dieser König, sagte, ich mache lebendig und lasse sterben. Ibrahim a.s. sagte, Allah bringt ja die Sonne von Osten her, so bringe du sie vom Westen her. Da war derjenige, der ungläubig war, verblüfft. Also da hat er kein neues Argument mehr gefunden. Und Allah leitet nicht das ungerechte Volk recht. Ja, und das ist ein Beispiel von, wie Allahs Hilfe im richtigen Moment kommt. Allah gab Ibrahim a.s. genau da, wo es nötig und richtige Zeitpunkt war, ein dieses richtige Argument vorzubringen. Ja, so kommt die Hilfe von Allah, wenn jemand gerade standhaft feststeht auf dem Weg von Allah. Oder kennst du nicht einen ähnlichen, denjenigen, der an einer Stadt vorbeikam, die wüst in Trümmern lag? Er sagte, wie sollte Allah diese Stadt wieder lebendig machen, nachdem sie ausgestorben ist? Da ließ Allah ihn für 100 Jahre tot sein. Hierauf erweckte er ihn und sagte, wie lange hast du verweilt? Er, der Mensch, sagte, ich verweilte einen Tag oder den Teil eines Tages. Er, Allah, sagte, nein, vielmehr verweiltest du 100 Jahre. Nun schau deine Speise und dein Getränk an, sie sind nicht verfault. Und schau deinen Esel an, und damit wir dich zu einem Zeichen machen für die Menschen, und schau dir die Knochen an, wie wir sie zusammensetzen und sie hierauf mit Fleisch bekleiden. Nachdem es ihm klar geworden war, sagte er, ich weiß jetzt, dass Allah zu allem die Macht hat. Ja, in Tafsir heißt es, das soll der Prophet Uzair gewesen sein, aber hier wird der Name im Koran nicht erwähnt. Und er dachte bei sich nur, wie soll das alles wieder auferstehen? Ja? Und von Nimrod, diesem König vor Ibrahim, war ja auch der Beweis geliefert worden, er hatte auch den Beweis vor Augen und trotzdem wurde er nicht rechtgeleitet. Und hier sagt er am Ende, ich weiß jetzt, Allah hat zu allem die Macht. Das zeigt uns auch diese verschiedenen Einstellungen. Der eine sucht ja die Wahrheit und hat ja Iman. Und kriegt dann auch Rechtleitung. Ja, und der andere wollte sie ja gar nicht. Er wollte ja den Irrglauben verteidigen und dementsprechend hat Allah ihm auch nicht die Augen geöffnet. Ja, und hat nicht zugelassen, dass seine Augen geöffnet werden. Genau. Ja, und deswegen, Khair und das Gute liegt immer in was? Dass wir Allah immer und immer wieder um die Rechtleitung bitten. Ja, und Hilfe suchen in Sabr und in Gebet.